Hier ist das anarchistische Radio aus dem seit dem 20.05. besetzten Haus in Bochum, der Hernerstraße 131. Wir sprechen mit zwei der BesetzerInnen über den aktuellen Stand der Besetzung und die Beweggründe für diese direkte Aktion. Warum habt ihr euch zu dieser Aktion entschieden? Uns ist es wichtig, dass dadurch gezeigt wird, dass obwohl es irgendwie Obdachlosigkeit gibt und einen eklatanten Mangel an sozialem Wohnungsbau und obwohl irgendwie geflüchtete Leute in Turnhallen hausen müssen oder Notunterkünften, es trotzdem noch Leerstand gibt. Und gleichzeitig auch den ganz praktischen Grund, dass wir uns, ohne uns irgendwie auf städtische Institutionen verlassen zu müssen, mehr Räume wünschen, in der sich zum Beispiel jetzt hier die Nachbarschaft selber organisieren kann. Wollt ihr mit eurer Aktion die Eigentumsverhältnisse in Frage stellen? Mir ist wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass ich nur für mich sprechen kann, dass zum Glück schon nach so kurzer Zeit ganz unterschiedliche Menschen in diesem Haus zusammenkommen und es darüber sehr unterschiedliche Meinungen geben wird, denke ich. Ich habe nicht mit allen Einzelnen gesprochen. Ich würde für mich persönlich sagen, natürlich möchte ich das. Natürlich vor dem pragmatischen Hintergrund, dass es auch eine ganz reale Not gibt. Aber unabhängig davon glaube ich für meinen Teil auch nicht an Privateigentum und bin der Meinung, dass die Häuser denen gehören sollten, die drin wohnen, die sie nutzen. Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal betonen, dass es eben das Wohnraum irgendwie ein Problem darstellt und in allen großen Städten Deutschlands gibt es Probleme mit dem Wohnungsmarkt. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass Immobilien nochmal eine besondere Rolle in den Eigentumsverhältnissen zukommen. Setzt ihr folglich eure Aktion in einen revolutionären Kontext, der das Bestehende in Frage stellt? Also auch ich kann in dem Fall natürlich dafür sprechen, was ich denke und kann nicht behaupten, dass das die Meinung widerspiegelt von allen, die jemals in diesem Haus waren oder sein werden. Ich für meinen Teil kann das schon sagen. Also es ist ein symbolischer Punkt, an dem man ansetzen kann, so einer von ganz vielen Wegen, das in Frage zu stellen, was uns hier stört. Ich finde das eine sehr schöne Möglichkeit, weil das eben anders als andere Aktionsformen, ne, irgendwelche schwarze Blockdemos, uns die Möglichkeit gibt, mit einer Nachbarschaft in Kontakt zu kommen. Ich würde an der Stelle sagen, dass es natürlich in einem revolutionären Kontext steht, dass die Aktion an sich aber für sich selber steht und dass sie Menschen befähigt, das Erlebnis von Selbstermächtigung zu machen. Dass es ein Moment von Empowerment bedeutet, zu sagen, nein, wir verlassen uns nicht mehr auf Institutionen, sondern wir gehen das Ganze ganz konkret an. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, dass sie vielleicht nicht in sich revolutionär ist, aber revolutionsvorbereitend sozusagen, weil sie eben die Selbstorganisation praktisch werden lässt, weil sie Menschen erleben lässt, was es bedeutet, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander Dinge tun und selber organisieren. Und ich glaube, dass es viele dieser Erfahrungen braucht, bis wir an einem Punkt sind, an dem wir wirklich über Revolution sprechen können. Wie ist der aktuelle Stand des Wohnungsmarkts in Bochum? Bochum ist eine von den Ruhrgebietsstädten, von den großen Ruhrgebietsstädten, die noch relativ gut dasteht, was die sozialen Verhältnisse angeht, denke ich, wenn man sich Städte wie Duisburg, Dortmund oder Essen anschaut. Bochum ist aber auch eine Universitätsstadt, in der, seitdem die Ruhr-Universität gegründet wurde, mittlerweile, glaube ich, 5-mal so viele Studierende leben wie ursprünglich geplant. Und natürlich ist es von Seiten der Offiziellen nie zu adäquaten Reaktionen darauf gekommen. Und so ist es so, dass heute junge Menschen, die um die Schule zu besuchen, die verschiedenen Hochschulen zu besuchen und nach Bochum kommen, mittlerweile Schwierigkeiten haben, für sie bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und natürlich existiert Bochum auch nicht im luftleeren Raum, sondern Bochum ist eine Stadt wie alle großen oder wie alle deutschen Städte, in der in den letzten Jahren viele Geflüchtete angekommen sind, in der es Obdachlosigkeit gibt. Und wie man auch in Bochum sehen kann, versagen die offiziellen Stellen an der Stelle, den Menschen ein menschenwürdiges Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen und zu ermöglichen. Und der Wohnungsmarkt in Bochum ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem in Berlin oder in Hamburg oder in Köln oder Düsseldorf. Trotzdem ist es mittlerweile so, dass es für bestimmte Personengruppen, die sich vor allem an der Stelle über ihr Einkommen definieren, schwierig ist, Wohnraum zu bekommen. Wie hat denn die Nachbarinnenschaft bisher auf die Besetzung reagiert? Also was wir mitbekommen haben, war überwiegend positiv. Wir hatten einige NachbarInnen, die sofort kamen und irgendwie schon am ersten Abend uns angeboten haben, braucht ihr Essen, braucht ihr Trinken, was braucht ihr noch, was kann ich für euch tun, ihr seid super. aber auch ganz viele, die erstmal noch nicht so genau wussten, wer wir sind und was wir machen und die einfach erstmal nachgefragt haben und das dann so akzeptiert haben und dann auch erstmal ihres Weges gegangen sind und dann später wiedergekommen sind. Na, das wird sich jetzt noch zeigen. Wir haben zum Beispiel morgen ein Gartenfest geplant mit Grillen für die Nachbarschaft. Da müssen wir dann sehen, wie viele NachbarInnen da kommen und was die da dann für Fragen stellen, für Diskussionspunkte aufkommen. Das wird sich noch zeigen. Bisher ist aber unser Eindruck sehr, sehr positiv über das Feedback. Wie ist der aktuelle Stand? Habt ihr Kontakt zu der EigentümerIn? Ja, es hat schon Gespräche gegeben. Bisher ist es so, dass nach unserem Kenntnisstand die Eigentümerin auch von der Polizei noch nicht dazu zu überzeugen war, einen Räumungstitel zu unterschreiben. Darüber freuen wir uns erstmal. Wir bleiben weiterhin mit ihr im Gespräch und hoffen, dass wir zu einer für alle befriedigenden Lösung kommen können. Wie geht es jetzt hier die nächsten Tage weiter? Ja, wie ich schon gesagt habe, ne, morgen ist unser Grillfest für die Nachbarschaft oder mit der Nachbarschaft. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den wir uns sehr, sehr freuen, den wir gerade vorbereiten. Und darüber hinaus, das wird sich alles zeigen müssen. Wir waren jetzt viel irgendwie mit Vorarbeit beschäftigt, sodass wir jetzt noch nicht großartig weitere Programmpunkte geplant haben. Ich denke mal, dass morgen bei dem Fest auch viele Anregungen aus der Nachbarschaft kommen, Wünsche und Ziele und so weiter, über die wir dann gemeinsam mit den Leuten hier auch diskutieren können. Ich würde mir wünschen, dass es dadurch, dass dieses Haus sehr viele verschiedene Wohnungen und sehr viele verschiedene Räume bietet, die auf ganz vielfältige Weise genutzt werden. Also ich kann mir irgendwie einen Raum vorstellen, den Wohnungslose für sich nutzen, zum Beispiel mit Duschen und so weiter. Einen Raum, den wir zum Beispiel nutzen können, um einen Umsonstladen aufzubauen oder eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung, wie auch immer. Das ist aber alles etwas, was wir abwarten möchten, was da die Nachbarschaft sich auch bewegt. Ja, damit hast du ein bisschen die letzte Frage ein bisschen vorweggenommen. Die Frage wäre an euch nochmal, mal angenommen, dass ihr das Haus halten könnt. Habt ihr noch weitere Ideen, wie ihr das Haus nutzen wollt? An dieser Stelle gilt auch wieder, wir können nicht für alle sprechen, aber aus den bisherigen Diskussionen kristallisiert sich eine sozusagen gemischte Nutzung heraus. Das Haus bietet die Möglichkeit, durch das Ladenlokal unten drin einen öffentlichen Raum zu schaffen, der als Anlaufpunkt für Nachbarschaft, aber auch für alle möglichen Leute dienen kann und meiner Meinung nach dann auch sollte. Vielleicht als Kaffeebetrieb, vielleicht in irgendeiner anderen Art und Weise öffentlich genutzt, Kulturveranstaltungen und so weiter. Letztendlich handelt es sich aber auch um ein Mehrparteien-Wohnhaus, sodass es auch ohne weiteres möglich wäre, in diesem Haus Wohnraum zu verwirklichen. Und das denke ich, auch eine ganz gute Idee, wenn man sich die Forderungen auf den transparenten Vollheimhaus anguckt. Ja, danke euch für das Interview. Jetzt nochmal an alle HörerInnen. Es gilt, praktische Solidarität mit der Besetzung zu zeigen. Kommt vorbei und vor allem nehmt euch die Häuser in euren Städten.